Meinung spricht die ganze Welt. Doch nicht von heute und von dem, was mir nicht gefällt. Getauscht wird mit Geld, die Sonne scheint nur manchmal gelb. Die Meisterin ist die grell und verbrennt das Fell. Und auch schon mal ein Leben, Menschen bitten um Vergebung. Ein Geist im Nebel bildet ihre geistige Erhebung. Nicht sie selbst, nur Urheber der Taten, delegieren die Lösung an Priester und Mätressen und warten auf Erlösung. Sie kommt nicht, wir sind endlich, wie die Zeit vergänglich. Vollkommen unzulänglich in unserer Dummheit unendlich. Beschränkt wie Backfisch in unserem Denken, zu taktisch verpackt sich die Angst des Verlorenseins gedanklich. In Lust und Bürokratie beziehen zur Abwehrstellung. Mit Gartenzwerg bewaffnet spüren wir erregende Schwellung. Eingezäunte Parzellen, ängstlich wie Gazellen. Wird gerne schimpfend geschwommen auf tiefbraunen Wellen. Und eindrückliche Helden, gespeist aus Mythen und Sagen. Erzählt von Typen, die nichts gelten und ständig versagen. Es ist der Lauf der Dinge, ein Uhrwerk wirkt tödlich. Es ist der Lauf der Klinge, dadurch wird Frieden erst möglich. Das, was passiert, wird von Hass ganz kaschiert, vor Entdeckung kassiert und der Widerstand blockiert. Wer versteht, was geschieht, betritt Sperrgebiet. Retten kannst nur wer sieht und der Zelle entflieht. Das, was passiert, wird von Hass ganz kaschiert, vor Entdeckung kassiert und der Widerstand blockiert. Wer versteht, was geschieht, betritt Sperrgebiet. Retten kannst nur wer sieht und der Zelle entflieht. Der Schauer läuft über den Rücken, bedrückend entzückt. Sind wir Menschen, weil wir glauben, wir hätten das Glück gepflückt. Treffen Entscheidungen bei der Wahl des richtigen Programms. Laden es auf unsere Netzhaut, alles wird wiedererkannt. Und alles ist dasselbe, vom Ei schmeckt nur das Gelbe. Das Gute gelte nur für die Nachfahren der Kelten. Es friert vor Kälte jeder bei 30 Grad im Schatten. Weil wir alles schon kannten und alles schon mal hatten. Da sich nichts bewegt, bleiben wir dann lieber stehen, anstatt weiter zu gehen und dann weiter zu sehen. Verhaftet in Mustern, bekannt aus früheren Tagen. Verhaftet muss man werden, stellt man unbequeme Fragen. Das Kreuz muss man tragen, wir werden darauf festgenagelt, was wir mal gesagt haben an verhagelten Tagen. Und es wird gespeichert, gesammelt und funkbar gemacht. Vor 10 Jahren hätten wir über diese Vision nur gelacht. Doch jetzt ist Realität, in allerbester Qualität. Wird dein Gruscheln erfasst, auch dein tägliches Leben, dein tägliches Benehmen. Fürs tägliche Bequeme wird eine Meme und du kannst sie ihnen nicht mehr wegnehmen. Das, was passiert, wird von Hass ganz kaschiert, vor Entdeckung kassiert und der Widerstand blockiert. Wer versteht, was geschieht, betritt Sperrgebiet. Retten kannst nur wer sieht und der Zelle entflieht. Das, was passiert, wird von Hass ganz kaschiert, vor Entdeckung kassiert und der Widerstand blockiert. Wer versteht, was geschieht, betritt Sperrgebiet. Retten kannst nur wer sieht und der Zelle entflieht.